Ja, los, oder was? Ja, los, auf los geht's los, los. Also herzlich willkommen zur 56. Folge. Ja. Des Newsbuildcasters Podcasts mit meinem guten Freund, dem werten Max. Und mit dem Tobi. Ja. Also, oder soll ich jetzt auch noch irgendwie... Ja, hättest du noch irgend so was Fancyes sagen können, aber bist ja auch einfach ein Arsch. Nee, du bist ja einfach so bekannt, was sollen wir noch über ihn sagen? Ja, jetzt bekannt wie ein bunter Hund. Ja. Ja. Ja, heute haben wir wieder ein Gastgeschenk. Nee, ist ja kein Gast da. Aber ein Geschenk haben wir heute. Und zwar hat mir die Frau meines Arbeitskollegen, beziehungsweise er auch, Hannes und Petra, aus ihrem letzten Elsass-Urlaub einen Whisky mitgebracht. Ein AWA Authentic Whisky Alsace ist Elsass, ne? Alsac, sagt der Franzose. Ich habe ja keine Ahnung von französischer Wort und Schrift. Ja. Ist wohl ein Whisky, der im Eau de Vie, das ist glaube ich Kirschwasser und Pinot Noir Fass gereift ist. Okay. Wie alt kann ich jetzt nicht erkennen. Cuvée, Schöpfer und Tarisep oder so. Ist, glaube ich, das Weingut. Ja. Sieht nicht. Ist kein Alter drauf. Ist ein Nas-Whisky. Ja. Auf jeden Fall interessant, das mal zu probieren. Deswegen werde ich jetzt mal aufmachen. Ich muss allerdings sagen, gut, das ist jetzt nur eine Miniatur. Kam aber auch original in der Miniatur oder haben die das nochmal abgefüllt? Das wurde in dieser Miniatur gekauft. Ah, sieht ein bisschen aus wie eine Parfumflasche, also, finde ich. Ja, also, ist auch hier so ein Stopfen drauf. Ja, so ein Stopfen drauf, oben noch so Lack, dunkelrot. Und dann ist nochmal so ein kleiner. Oh, krass. Wie viel Prozent hat der? Ich glaube so 42 oder so, stand hier irgendwo. 42. Oh, krass. Der hat aber auch nicht Kirsche getan. Ich halt mal mein Näschen rein. Probieren wir mal. Ich wurde darauf hingewiesen, wir sollen vorher sagen, was wir tun. Also das quasi mit Sprache beschreiben. Okay. Was während den Pausen passiert oder so. Ja, also jetzt halten wir erstmal unsere Nase jeweils an den Glas. Wir riechen mal. Vielleicht sollte man so ein Riechgeräusch machen. So. Nee, ich bin eh schon, das werde ich die ganze Folge machen. Ich bin etwas verschnupft. Etwas schon wieder? Du warst ja erst krank, oder? Nö, eigentlich nicht. Ja, so leicht verschnupft. Für mich ist das nicht krank. Wenn Leute dann sagen, bist du krank? Nehme ich fragen, wenn ich so ein bisschen verschnupft bin. Dann fühle ich mich immer schon so angegriffen. Ich sage, nein, ich bin nicht krank. Geh weg. Ja, wir riechen auf jeden Fall mal und der riecht auf jeden Fall voll krass nach Kirschwasser. Aber richtig extrem. Also so, riecht nicht nach Whisky, sondern nach Kirschwasser. Also ich würde jetzt, glaube ich, sagen, blind hätte ich tatsächlich auch wirklich direkt Kirschwasser gesagt. Ja. Wenn ich jetzt den blind dran gerochen hätte. Ja, so, also ein bisschen Whisky riechst du natürlich schon raus. Weil ja, aber ist schon eher so diese süße Kirsch, also ja, Kirschwasser halt. Das ist so ein ganz spezieller... Kirschwasser ist auch sowas... Mit Obstler eh gern. Wenn es gut gemacht ist, finde ich es eigentlich ziemlich geil. Ja, aber es ist bei jedem Obstschnaps so, halt schon so. Ja. Bei Schnaps allgemein, aber... Ich finde, so ein bisschen frisches Holz kommt raus. Also genau. Aber auch sehr zart. Also nicht sehr, kein wirklich frisches. Ja, so süßes, frisches Holz. Ja. Oh. Aber von dem Weinfass? Von dem Weinfass ist gerade sehr wenig. Ein ganz bisschen hinten vielleicht so. Ein bisschen rote Frucht. Ja. Kann ja halt dann rote Traube sein, ne? Aber. Pinot Noir ist Spätburgunder. Ja, ist mir schon klar, deswegen. Ach so, okay. Ich hab's nur weiter, allerdings. Okay. Ich würde einfach mal einen Schluck nehmen. Ich würde auch mal probieren, vielleicht entfällt es ja im Geruch danach. Für unsere Hörer, wir probieren jetzt. Wer hat dich denn darauf hingewiesen? Ich weiß nicht mehr. Okay. Irgendjemand hat es gesagt, ich weiß aber gerade nicht, wer. Ja, wir probieren es einfach mal schon. Schmeckt gerade eher wie ein Obstschnaps als wie ein Whisky, muss ich sagen. Absolut, aber nicht auf der Zunge erstmal, sondern so hinten aus dem Rachen und im Abgang mehr. Auf der Zunge fand ich den super, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das, also als wäre da nichts so. Ja. Der hat sich erstmal so auf die Zunge gelegt, so ein bisschen staubig trocken fast, aber nicht so kakaomäßig oder so, sondern der lag da erstmal. Und dann habe ich den runtergeschluckt. Oder dann kurz so vorm Schlucken hinten im Rachen kam halt diese Kirsche. Boah, riech jetzt mal dran, da ist so ultra viel Kirsche. Also ja, so viel extremer. Noch viel mehr Kirsche. Also richtig voll Kirsche. Vielleicht war ich da jetzt unterbewusst schon drauf gepolt, dass ich auch so ein Kirsche im Wasser zu probieren. Aber, ja, aber am Anfang sehr schlank. Ja, sehr schlank, aber irgendwie auch so nichtssagend auf der Zunge. Und hinten raus kam dann die Kirsche wieder so. Kirsche, ja, so ein bisschen. Kirche. Nee, die katholische Kirche war auch zu schmecken. Nee, Ich muss direkt nochmal probieren, glaube ich. Also ja, im Geruch, wenn man jetzt nochmal dran riecht, ist die Kirche noch dominanter fast, ne? Also, am Anfang sehr schlank, wie so ein Film, du merkst eigentlich nicht so richtig das, was da ist. Ja. Dann kommt so ein bisschen fruchtiges Holz und die Kirsche. Und dann kommt aber auch so Speichelfluss, wenn du richtig lange im Mund hältst. Mhm. Und dann wird auch ein bisschen trockener, finde ich, hinten raus. Ein bisschen trockener nochmal. Leicht bittere, trockene Note. Und die hält sich auch recht lang, finde ich. Ja. Die Kirsche verpufft recht schnell, finde ich. Also, aber, hat auch einen ziemlich langen Abgang, muss ich sagen. Das ist immer noch da. Ja, das meinst du ja. Aber so von dem Spätburgunderfass, muss ich sagen, merke ich gerade sehr wenig. Vielleicht so ganz leicht im Abgang, aber wirklich nur leicht. Ja. Aber auf der Zunge finde ich den tatsächlich wirklich, du sagst wie so ein Film. Ja, ich merke sensorisch, dass da Flüssigkeit drauf liegt. Aber der ist. Ich schmecke da erstmal fast nichts. Ja. Der ist sehr schlank und irgendwie, ich weiß nicht, er brennt auch nicht und ist auch nicht irgendwie unangenehm, sondern ist einfach sehr, auch ein bisschen. Ist nicht einfach, schlecht, ja. Aber irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, muss ich sagen. Ich glaube, da würde ich, wenn ich Kirschwasser haben will, lieber ein gutes Kirschwasser trinken und wenn ich einen Whisky trinken will, lieber einen anderen Whisky. Wieder einen guten Whisky, so, ja. Es gibt mir stärker, also es gibt ja öfter mal Whisky, der schon recht stark an ein anderes Getränk erinnert, eine andere Spirituose, dann eine Art Wein auch vielleicht. Ich muss mich ein bisschen vom Standbein meines Schreibtisches wegrutschen. Das knarzt der Lederstuhl. Ja. Ist irgendwie seltsam, muss ich sagen. Seltsam. Schon interessant, aber und auch echt nicht schlecht. Aber glaube ich nicht so ganz mein Fall, weil ich dann lieber eher irgendwie so geh aufs Ganze. Ja, ich verstehe, was du meinst. So. Deswegen ist... Aber ich finde... Schon. Jetzt kommt der Wein fast ein bisschen mehr raus. Bisschen mehr, ja. Die Kirsche ist jetzt gerade im Geruch. Ne? Für alle Zuhörer, wir riechen gerade nochmal. Da ist doch ein bisschen mehr Wein drin. Weinfass. Also. Ja, jetzt kommt ein bisschen mehr. Ist seltsam. Interessant. Die Kirsche empfinde ich jetzt gar nicht mehr als so extrem. Schon noch sehr präsent, aber die war beim zweiten Riechen echt dominant ohne Ende. Und jetzt wieder ein bisschen weniger. Also nicht schlecht, ist halt irgendwie so Mischmasch. Ja. Und deswegen, also wenn man gern klare Getränke hat, dann ist es so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Ja, aber trotzdem vielen Dank an Petra und Hannes und ist auf jeden Fall, also es ist nicht das Schlechteste, was wir probiert haben. Wenn der auf der Zunge auch noch ein bisschen spannender wäre, direkt im ersten Moment, dann wäre der, glaube ich, auch richtig kicken, geil. Ja. Aber und dann wird als Überraschung hinten raus, die, ja gut, Überraschung, wenn man dran gerochen hat, nicht so extrem, aber die Kirsche rauskommen. Salt. Den Wein nehme ich jetzt echt auf stärker war, finde ich. Etwas stärker, ich ja. Ich habe das nochmal gerade probiert. Aber immer noch nicht so richtig viel. Nee, ja, nee, aber vielleicht lag der auch halt echt einfach länger im Eau-de-Vie-Fass. Gefällt mir echt eigentlich gar nicht so schlecht. Nur, aber ich bin halt wirklich jedes Mal bei jedem Schluck jetzt enttäuscht gewesen auf der Zunge. Das hat mich immer so ein bisschen... Das ist halt wirklich super sanft auf der Zunge. Also sehr... Ja. Sehr... anschmiegsam oder so. Ich weiß nicht, schwer zu beschreiben. Ja, klar. Der stört jetzt nicht auf der Zunge irgendwie so, aber der löst halt auch nicht viel aus. Oder? Ja. Das ist ein bisschen schade. Also wenn er das noch hätte, dann fände ich ihn richtig geil, glaube ich. Aber liegt dann vielleicht auch am Alter. Am Alter oder am Elsass. Das die Franzosen mit dem Schnaps, weiß ich nicht. Wie viel Schnaps wird denn in Frankreich getrunken? Ich habe keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Vor allem Whisky oder so. Ja. Einen Blick drauf werfen. Ja, ich muss, leider muss ich aber auch sagen, das Etikettendesign ist echt zum Kotzen. Ja, das. Also, so, der Whisky, alles gut. Ich weiß ja nicht, wie die große Flasche aussieht, aber das da ist wirklich nicht so schön. Der Pappschuber oder was das da ist. Nee. Das irgendwie, ja, so. Vom Gefühl her ist nicht schlecht. Wahrscheinlich sieht es bei der großen, es ist halt einfach auch so ein Dunkelgrau mit Hellgrau und dann unterschiedlichen Rottönen als Schrift. Ja. Das hat. Ist irgendwie so ein bisschen so. Versucht modern zu sein, aber ist halt trotzdem. Ein bisschen wäre es eine Baufirma. Ja, ja. Als wäre es ein Handwerksbetrieb. AWA Klempnerarbeiten, Bauunternehmungen oder so, ja. Tiefbau. AWA Tiefbau. Jetzt habe ich die Kirsche wieder stark. Aber wobei. Ich habe auch leer. Ich muss ein bisschen nachgeben. Wir haben ja genug. Das ist nicht nur Kirsche, ich finde da auch ein bisschen Pflaume mit drin im Geruch. Ein bisschen Pflaume. Das eben habe ich schon gedacht. Könnte eventuell vom Wein kommen. Und ich finde es ein bisschen so Pflaume. Ja, so eingelegte Pflaumen. Jetzt wurde mich natürlich darauf hingestoßen. Ich war nämlich eben kurz bei dem Reflex, Zimt zu sagen, aber Zimt ist Blödsinn, denn Zimt eigentlich ist dieser Pflaumengeruch, den habe ich nur mit Zimt dann zusammengebracht. Ja, dieses, gibt ja diese, so eingelegte Pflaumen. Eingelegte Nachtischpflaumen mit so viel Schnaps. Ja, muss gar nicht mal so viel Schnaps drin sein. Also nur so richtig eingelegt und so richtig schön knatschig süß noch der Saft da dazu. Nam nam, das ist auch lecker. Ja. Das ist ein leckeres Nachtischlein. So, ja. Kenne ich halt so von Oma. Von Oma? Ja, Oma. Ja? Oma hat immer Pflaumen gemacht. Ja. Ja, gut. Hey, läuft aber auch schön im Glas, muss ich gerade mal feststellen. Das, ja, sehr. Der hat eine schöne Farbe. Ja. Ist auch vielleicht ein bisschen gefärbt. Oh, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass die Franzosen dann noch färben. Ja. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall vielen Dank. Wir freuen uns immer über Whisky-Samples. Deswegen. Auf jeden Fall. Sehr nett. Wir freuen uns sowieso irgendwie, weil seit letzter Woche unsere Klickzahlen irgendwie explodiert sind. Ich weiß auch nicht, was geschehen ist, ob der Markt irgendwie... Nacktfotos von sich mit Whisky drauf veröffentlicht hat oder so? Nee, leider gar nicht. Ja. Ich weiß nicht so genau. Weil irgendwie, oder meine ganze Werbung, die ich treibe, scheint irgendwie zu fruchten. Wir sind ja auch jetzt für unsere apfelproduktaffinen Hörer bei iTunes zu finden. Oder für Leute, die einfach iTunes für ein tolles Programm halten. Ja, da gibt's aber, glaube ich, einfach keine. Nee. ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auch bei iTunes und ich habe halt mal mich gefreut letzte Woche, weil irgendwie mehr Hörer gekommen sind, was mich sehr freut. Also auch an unsere neuen Hörer. Vielen Dank schon mal für die Treue. Genau. Die ihr uns ab jetzt entgegenbringt. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt seid ihr gefangen im Max und Tobi Newsbuildcasters Podcast Universum. Genau. Und extra für die Leute und für alle anderen auch gibt es deswegen jetzt das Whisky-Wort. Schön. Aus der Hölle, diese Überleitung, aber trotzdem genial. Ja. Wir haben uns überlegt, weil wir jetzt ja letztens schon ein bisschen gerätselt haben, wie es weitergeht, weil wir wir haben ja nicht immer ein Whisky passend aus einer Region. Ja, das ist halt ein Problem. Ja. Deswegen wird es auch weitergeführt werden mit den Whisky-Regionen. Ja, wir haben ja aber auch schon ein paar Regionen. Ich meine, wir haben Erin, Campbelltown, Highlands. Islay fehlt tatsächlich Islay noch. Die Speyside fehlt. Es gibt da noch Sachen, aber irgendwie hat es jetzt die letzten paar Mal nicht hingehauen. Nichts ergeben. Aber das wird natürlich bei Gelegenheit weitergeführt. Dann haben wir das Etikett eigentlich auch so ein bisschen. Wir haben geklärt, was Scotch ist und Single Malt und wo unser Name herkommt. Dann haben wir uns überlegt, vielleicht auch mit dem Ausblick auf einen Teaser, der mal irgendwann hier, was mal irgendwann passieren wird mit uns und einem weiteren Podcast, wenden wir uns mal ein wenig der Whisky-Herstellung und den Inhaltsstoffen eines Whiskys. Ich habe gerade das deutsche Wort gesucht, Ingredients. Den Zutaten die man braucht, um einen Whisky herzustellen. Und wir fangen mal ganz unspektakulär mit dem Wasser an. Ja, unspektakulär, aber auch spektakulär, weil Wasser ja wirklich eigentlich ständig und immer in jedem Schritt mit Whisky was zu tun hat. Ja. Wasser sorgt ja schon dafür, dass die Gerste wächst. Eben. Schön. Nein, nee, Gott sorgt dafür, dass die Gerste wächst. Aber Gott sorgt dafür durch das Wasser. Ja, und durch seine Liebe. Und durch seine Liebe. Ah ja, auf jeden Fall. Ja, weiter. Weiter im normalen Text. Nee, tatsächlich, auch mal abgesehen davon, dass Wasser dafür mitverantwortlich ist, dass Gerste überhaupt wächst, ist Wasser tatsächlich eigentlich ja in jedem weiteren, also sagen wir jetzt mal, in jedem tatsächlichen Produktionsschritt von Whisky beteiligt. Mhm. Und das fängt schon damit im Prinzip an, wenn man halt eben das einweicht, die Gerste. Ja. Ich habe irgendwie gerade nach Gerste gesucht. Ja, man fängt, also die Gerste kommt ja, das werden wir beim Thema Gerste besprechen. Genau. Und die wird ja dann eingemeischt, weil man kann schon sagen, man stellt ja so eine Art Bier her damit. Genau. So meischt man das Ganze und löst damit die Stärke. Die Stärke und den Zucker. Ja, genau, also Zucker entsteht ja aus der Stärke. Aus Stärke. Damit er sich eben, dafür ist die Temperatur dann sehr wichtig, dass die Temperatur eben so angelegt ist, dass die Stärke sich ordentlich daraus, also da lösen kann, aus der Gerste und in Zucker verwandelt. Denn Zucker gärt. Die Hefe gärt. Die Hefe gärt, aber der Zucker ist dafür wichtig. Man kann sagen, die Hefe isst den Zucker und pinkelt dann Alkohol und pups CO2. Okay. Ja. Das war jetzt sehr, es war einmal das Leben mäßig erklärt. Ja, ich habe auch schon so einen weißen Bart gekriegt. Ja, du hast auch fast so eine Nase bekommen. Die malen wir dir noch rot an, dann bist du so ein Böser. Ja, danke. Darfst du eine Krebszelle spielen. Weiter ist Wasser auch sehr wichtig nachher, wenn es ans Destillieren geht. Weil in der Whisky-Herstellung brauchen wir sehr, sehr viel Wasser. Deswegen sind die meisten Whisky-Distillen auch am Fluss. Deswegen heißen die auch alle Glen, weil Glen eben für Fluss steht. Ja. Im Schottischen, im Altschottischen. Und ja, wir kühlen halt mit dem Wasser nachher das Destillat, beziehungsweise halt wenn es destilliert wird und dadurch kondensiert das Destillat quasi aus dem Dampf aus und dafür brauchen wir halt viel Wasser, weil wir halt viel kühlen müssen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz dazu, es gibt ja unterschiedliche Härtegrade bei Wasser und der Härtegrad gibt ja an, wie viel Calcium, Magnesium und so drin sind. Mhm. Mineralien quasi. Mineralien quasi. Also je mehr, desto härter ist das Wasser. Und dann gibt es auch im Wasserkocher oder in der Kaffeemaschine so schöne Kalkablagerungen. Ja. Ist in Schottland nicht so ein großes Thema, weil da eigentlich das meiste Wasser relativ weich ist. Hier bei uns in der Region ja auch. Ja. Aber zum Beispiel in Kentucky ist das Wasser recht hart. Deswegen schmeckt der Whisky da so scheiße, oder? Nee, das ist deswegen für harte Kerle. Ach so. Ja, aber das wirkt sich dann halt eben auf bestimmte Prozesse aus, die Gärgeschwindigkeit. Ja, also es kennt man vom Wein vielleicht. Natürlich Enzyme und Hefen arbeiten natürlich besser, wie wir, wenn sie gut genährt sind. Und dazu gehören halt auch Mineralien wie ja Kalium und Phosphor und Magnesium und... Spuren von Erdnüssen. Kann auch Spuren von Erdnüssen. Kann gerade nicht so ernst bleiben. Irgendwie. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Du bist für das Wissen zuständig. Genau. Das Whiskyboard ist ja immer ein bisschen unsere... Ich zitiere jetzt und erzähle später dann als Thema, woher. Das ist unser Wissenswix-Teil. In dem Moment sind wir ein Wissenswix-Podcast. Nee, eigentlich nicht, weil wir nicht drauf stehen, dass wir tatsächlich nur richtige Sachen sagen. Ja. Aber woher ich das habe, das erzähle ich dann gleich. Das erzählst du gleich. Auf jeden Fall ist das Wasser halt sehr entscheidend, weil halt die Gerste damit in Berührung kommt für den Charakter eines Whiskys und gibt natürlich seine ganz spezielle Note in den Whisky mit rein. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass halt, wie natürlich klar ist, die unterschiedlichen Destillen unterschiedlich schmecken, weil halt das Wasser überall unterschiedlich ist. Genau. Und dann ist natürlich auch noch eine Frage, also je mehr Wasser im Verhältnis zu Alkohol dann im Whisky ist, desto dann werden halt einfach unterschiedliche Stoffe aus dem Fass gelöst. Weil Wasser halt bestimmte Stoffe aus der Eiche eher löst als Alkohol und umgekehrt. Und je nachdem, wie das Verhältnis dann verschoben ist, wird halt das eine mehr oder das andere weniger. Also ja, mehr oder weniger. Genau. Und dann wird Wasser natürlich auch noch dazu verwendet, den Whisky auf eine bestimmte Alkoholstärke im Zollzahl zu bekommen. Reduzieren, ja. Reduzieren, wenn man dann abfüllt. 40, 46, hier jetzt 42 oder halt auch höher Prozent, ja. Wie das die Destille so will. Dafür nimmt man dann destilliertes Wasser. Weil, wenn man dann noch viele Mineralien drin hat, die flocken ganz gerne mal aus oder lagern sich ab und das sieht man dann halt in der Flasche. Das sieht man, ja. Und das möchte der Kunde nicht. Nein, das möchte er nicht. Und dann haben wir jetzt schon fast alles gesagt, was man mit Wasser im Whisky machen kann. Ja. Wenn du außer beim Trinken. Kann man ja auch noch Wasser trinken. Ja, du kannst natürlich, wenn du, ich sag mal, einen Fassstärke-Whisky hast, gibst du ein paar Tropfen Wasser hinzu und verdünnst ihn dir quasi selbst, wie du möchtest. Verändert sich dann zum Teil wirklich. Da gibt es natürlich absolute Freaks, die irgendwie dann am liebsten Quellwasser aus der Destille nehmen, wo auch der Whisky herkommt, um dann das Ganze wiederzufinden. Ich finde ja, Trierer Leitungswasser eignet sich auch perfekt dazu, um Whisky zu verdünnen. Um drei Tropfen Wasser zum Whisky zuzufügen. Ja. Das stimmt. Ja, und im ganz bekloppten Fall kann man Whisky auch noch mit Eiswürfeln drin trinken. Dann ist aber Achterbahn. Ja. Nee. Aber da gibt's ja auch. Aber auch da schmilzt natürlich das Eis nach einer Zeit und der Whisky wird verdünnt. Ja. Aber ziemlich unkontrollierbar. Und dann wird nur alles runtergekühlt, was auch nicht unbedingt, glaube ich, zu geschmacklichen Vielfalten zum Erfassen des Geschmacks. Was halt gibt, halt, wenn du kühlen Whisky trinken willst, gibt ja auch diese Steine, die du ins Eisfach machst und dann ist halt Whisky on the Rocks, wie es halt wirklich war. Whisky on the Rocks. Gibt einen Song von AC/DC. Ja. Aber ich mag meinen Whisky gerne zimmerwarm und ohne Eis in einem Nosingglas. Genau. Mit vielleicht 1, 2, 3 Tropfen. Was? Wenn das denn erfordert. Ja. Sehr schön. Wer ein bisschen sich noch weiter, ich sehe es halt gerade, wir holen unsere Informationen Ganz größtenteils aus dem Buch Whiskey von Michael Jackson. Thriller. Der hat nicht das Geringste mit dem Popstar Michael Jackson zu tun. Ich habe das irgendwann mal... hat er nicht. Ich habe das irgendwann mal am Anfang meiner Whisky-Karriere gekauft. Und das ist sehr, sehr, sehr informativ. Also ich habe da auch einfach schon mal gern so reingeblättert und was gelesen, wenn ich einen Whisky halt getrunken habe. Ja, ist halt sehr viel beschrieben von halt der Herstellung bis hin zu einzelnen Destillen. Ist ein ziemlich guter Überblick, muss ich sagen. Mhm. Habe ich gerade so was Ähnliches zu Hause liegen für Wein von André Dominé, heißt er? Dominé. Das sind so jeweils die Standardwerke. Eigentlich. Und er hat halt der Wein und das hat der Whisky. Ja, das haben meine Eltern auch. Ja, ist ein Riesenschinken. Das ist ungefähr 7-mal so dick gefühlt wie der hier. Ja. Also das Whisky-Buch hat 250 Seiten. 250 Seiten, ja, der André Dominé. So 900. Ja, das ist ein Riesenteil, ey. Ist auf jeden Fall ein schlechtes Handgepäck. Kann man aber, kriegt man aber ganz gern mal die, also es gibt ja seit 20, 25 Jahren oder so, wird natürlich jedes Jahr nochmal neu veröffentlicht. Da kann man, glaube ich, ganz gut auch mal eine günstige Version abgreifen, wenn die halt ein Jahr alt ist. Ja. Und ein Jahr verändert nicht die Welt. Nee. Zumindest nicht in den groben Sachen beim Wein. Also ein Jahr, jedes Jahr ist natürlich ganz unterschiedlich, aber in Bezug auf Allgemeinwissen zum Thema Wein verändert das nicht alles. Ja. Wo wir gerade bei Wein sind, darf ich noch ein bisschen erzählen. Ich habe gestern nämlich, oder fangen wir ganz von vorne an. Ich habe mein erstes Paket Vin Naturel gekauft beim Vin Naturel. Vin Naturel. Vin. Vin. Anfänger. Kommt vom Winzer, ne? Winzer Naturel. Ja. Die sind noch mit nackten Füßen gemeischt, die Traum. Ja. Habe ich bestellt bei einem sehr netten Shop, kann ich nur empfehlen. Beim Alex Zülich, der hat mir auch geschrieben, das war super nett, muss ich sagen. Und ja, habe ich gestern meinen ersten Wein aus meinem Vierer-Probepaket da probiert, was ich mir da zusammen gebastelt habe. Ich habe halt mal mit Riesling angefangen, weil Riesling von der Mosel kenne ich nun mittlerweile schon wirklich einige. Und habe einen Riesling aus dem Elsass mir da mal bestellt. Mhm. Und den gestern mal probiert. Das sind ja richtig Elsass-Wochen bei dir. Ist Elsass-Wochen, ja. Du hast halt gemerkt, der war halt spontan vergoren. Weiß ich nicht, ob du weißt, was das heißt. Nicht so wirklich, nee. Also wir haben ja überall Hefen auf den Trauben, im Weinberg, im Keller. Und das quasi, wenn du diese Hefen die Gärung übernehmen lässt und nicht Reinzuchthefe dazu gibst. Ah, okay. Ja. Und dann bekommst du... Also quasi natürliche Hefen, sehr natürlich, ja. Also wobei die anderen ja auch natürlich. Aber die, keine kontrollierten Hefestämme, die du zugibst. Und die geben einen sehr markanten Charakter im Wein. Und das riecht man sehr deutlich, wenn man das öfter mal gerochen hat. Der Geruch ist am Anfang, wenn du die Flasche frisch aufmachst, eher negativ behaftet für mich. Okay. Wird dann aber im Laufe der Flasche besser. Geil. Nee, wird auf jeden Fall besser, weil der Geruch sich mit Sauerstoff bisschen, egal, wird jetzt zu tief. Und vor allem war dann der Geruch sehr interessant und auch der Geschmack, weil der Riesling auch biologischen Säureabbau gemacht hat, was normalerweise auch nicht beim Riesling so ist. Aber ich will jetzt auch nicht zu tief in Fachmaterie gehen. War auf jeden Fall sehr abgefahren, irgendwie lecker, irgendwie auch nett. Naja, irgendwie komisch, aber schon irgendwie lecker. Weil er halt völlig anders ist als die ganzen doch eher reintönigen Mosel-Rieslinge, die man halt so kennt, wenn man sich mit Riesling beschäftigt, sag ich mal. Mit kontrollierten Hefestämmen gemacht worden. Zum Beispiel und auch so ein bisschen eher reduktiv ausgebaut, der war eher oxidativ ausgebaut und das ist natürlich dann schon ein Unterschied im Geruch und Geschmack. Ja. Werde ich mich auf jeden Fall noch weiter mit beschäftigen. Ist sehr interessant. Also ich finde halt die Art, Wein zu machen, sehr interessant. Auch ja, wenn die meisten davon ein bisschen esoterisch sind, die meisten Winzer. Aber kann man mal probieren. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, wie du meinen Hefestamm-Gag übergangen hast. Nicht mitbekommen? Nee, ich glaube nicht. Mit der Apachenhefe. Achso. Da tritt er gegen das Tischbein vor Freude. Ja, okay, und da wird ja sich auf jeden Fall weiter mit beschäftigt, weil ich halt schon das Traubenverarbeiten und schon das Wein machen doch recht interessant finde. Wir auch, wir von der Chemie. Ist das irgendwie so eine Werbung oder irgendwie? Nee, weiß nicht. Ja, schön. Ja, ja. Ich habe noch nie sowas getrunken. Ja, aber wenn du das jetzt immer ankarst, kommst du bestimmt an den Genuss. Könnte gut sein, ja. Ich bin ja hier dein Weindealer ein bisschen geworden. Genau. Ja. Man muss ja selber keine Ahnung haben. Man muss ja nur für jedes Gebiet die entsprechenden Leute um sich scharen, die Ahnung haben. Ja, dann kann man auch das, so ja, allen anderen Leuten so verkaufen. Ja, aber du hast ja mittlerweile schon klar. Ich sag mal, so ein fundiertes Weinwissen. Mhm. Also. Ja, ich, klar. Du weißt, dass Wein aus Trauben gemacht wird. Ja, und dass die Apachen damit heißen. Und die Apachen sind. Nee, aber ist ja schon, also ja, mehr nee, Ahnung klar, für Weine. Ja. Du kaufst deinen Wein nicht im Discounter, aber ich sehr begrüße. Ja. Nee, das stimmt ja schon. Aber so tief in der Materie drin bin ich halt einfach nicht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ist auch vielleicht manchmal ganz gut. Man kann bei manchen Sachen so voll tief drin sein. Dann ist aber auch schwierig, mit Leuten sich drüber teilweise zu unterhalten, die nicht so tief drin sind. Weil man selber auf so einer anderen Perspektive, ja. Ja. Und was halt auch, also ich kann halt einen Wein nicht mehr einfach so trinken, so, ja, ich trinke jetzt mal ein Glas Wein. Ja. Das bei mir echt, ein Glas Wein trinken ist bei mir immer Arbeit irgendwie, muss ich schon sagen. Mhm. Und dabei arbeite ich erst 2 Jahre in dem Beruf. Und ist jetzt schon voll ätzend. Ja. Du machst ja halt eine Flasche auf, weil du gerne mal einen Wein trinken willst und irgendwie einfach für Geschmack und so. Ich will immer irgendwie den Prozessweg des Weins durch sensorische Fähigkeiten nachvollziehen. Ja, jetzt bin ich Pädagoge. Hoffe ich, dass es mir nicht mit meinen Kindern dann so gehen wird. Wow. Ja, das wäre natürlich primär doof für die Kinder. Quatsch. Ja, nee, glaube ich nicht dran. Ja, kommt drauf an. Also tatsächlich stimmt es, Football nicht mehr gut gucken kann. Doch, ich kann es schon noch gucken und alles so rein vom technisch-taktischen Aspekt ausblenden, aber schwierig. Denke ich mir. Es nervt mich. Also ich glaube, man kommt dann immer halt auch an einen Punkt, wo man noch viel extrem genervt ist, wenn irgendjemand was Dummes sagt darüber. Den Punkt habe ich definitiv erreicht. Ja, der ist aber auch relativ schnell erreicht. Der ist schon sehr schnell erreicht, aber wenn Leute so Sachen sagen, die vielleicht nicht unbedingt dumm sind, aber falsch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die eigentlich ist die Aussage nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, aber sie geht an dem, was eigentlich passiert oder was da ist, trotzdem vorbei. Ja. Weil dann hast du nicht einfach nur jemanden, der sich danach ertappt fühlt, sondern jemand, der darauf besteht, dass er recht hat, auch wenn es eigentlich falsch zugeordnet worden ist. Sag ich jetzt mal so. Das ist schwer, das in Worte zu fassen, ja. Hast du das auch, dass wenn du so Dinge machst, die für dich ganz normal sind oder wo du so deinen eigenen Workflow hast und andere Leute machen die Dinge vor dir und du hast dann so, oh, mach das doch mal anders, das geht doch anders viel besser und du kriegst so eine innere Unruhe, die sehr unangenehm ist. Ich guck Leuten, die nicht so gut kochen können, unheimlich ungern beim Kochen zu, zum Beispiel. Ekelhaft. Ekelhaft. Ja, oder Gott, Leute halt die Dinge am PC machen. Ist auch ganz schlimm. So, oh, wenn du bei deiner Elternteilen mit am PC sitzt und die machen irgendwas und du sitzt daneben, das stimmt. Krubbelt mich. Das ist auch ein gutes Beispiel. Ja. Das geht aber übrigens auch bei Leuten in unserem Alter ganz gut. Natürlich. Ja. Ja. Ja, Max, hast du noch ein Thema, was du anbringen möchtest? Thema. Hast heute gar keinen Themenzettel. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Nicht so viel erlebt, scheinbar. Ja, einfach langweilig als Student. Ja, ich sitze jetzt seit einer Woche eigentlich hier rum. Nee. Was los? Soll man nicht mal irgendwie so, soll ich dich mal in den Arm nehmen oder so? Keine Ahnung, ich bin gerade irgendwie so ein bisschen leer im Kopf heute. Also ist gar nicht so, als hätte ich nichts gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe alles schon mal erzählt, so beim letzten Mal oder so. Ich habe halt noch mehr Duel für Among Us gespielt und es war immer noch ziemlich geil. Ach nee, ich muss ja das mit dem Wissenswegs-Podcast noch aufklären. Ja. Und zwar habe ich einen neuen Podcast, den ich sehr gerne höre, den Radio Nukular-Podcast. Der ist ausgesprochen witzig. Ich finde den ausgesprochen witzig. Ich glaube, es gibt Leute, die könnten sich den nicht gut anhören. Ja, ist das ein Deutscher oder ein Englischer? Das ist ein Deutscher. Okay. Da sprechen drei Leute, unter anderem der Hermes von der Medienkuh. Ja. Und mit noch irgendeinem Rapper, der auch Max heißt. Also unbekannter, ja. Also für mich unbekannter, aber mit deutschem Rap kenne ich mich eh nicht aus. Max Herbe vielleicht? Nee. Okay. Und mit noch einem Chris. Keine Ahnung, was der macht. Die machen auf jeden Fall mal so Podcasts. Die sind so 7, 28 oder ich glaube, der Hermes ist ein bisschen älter. Aber nicht so ganz weit von meiner Generation weg. Unserer Generation weg, also ein paar Jahre älter als wir. Und die machen halt so ein bisschen nostalgiemäßig Podcasts. Zum Beispiel zum Thema Nintendo 64 oder so. Ja, schön. Oder Zivildienst. Und der ist halt, ich finde den ausgesprochen unterhaltsam, weil der vorrangig aus Anekdoten besteht und ganz viele Anekdoten da, von denen erinnern mich halt an mich selbst oder sind halt einfach so geil. Also ich hätte halt ähnliche Anekdoten, die auch total geil werden und die erzählen die halt und dann sich total darüber schreckt. Ja, so gut, ja. Und das geht dann immer so 3-4 Stunden. Ist wirklich zum Schreien komisch zum Teil. Ja, also, wir können halt, glaube ich, auch ziemlich gut damit was anfangen, weil halt dann weil das passt so. Ich habe echt einfach ähnliche Sachen erlebt. Also zum Beispiel ich weiß nicht mehr wer, aber einer von den dreien ist halt echt nur zur Kommunion gegangen, damit sie den Nintendo 64 schicken lassen konnte. Ja, sehr gut. Und war jetzt auch nicht so super, glaube ich, und bin auch nach der Kommunion relativ schnell abgekommen. Und der wurde halt auch noch kurz davor getauft, so nach dem Motto. Und ich bin halt auch kurz vor meiner Kommunion getauft. Und so Geschichten. Ich finde es super lustig. Der Zivildienst-Podcast ist der Brüller, weil da lesen sie halt zum Teil ihre Gewissensbegründung vor und das so zum Schreien. Ja, deswegen finde ich den super geil. Die sagen halt auch immer, wenn sie irgendwas oder wenn irgendjemand oder wenn sie halt sicher sind, dass es nicht unbedingt wirklich richtig ist, was sie gerade erzählen, so rein faktisch, und sagen sie, aber wir sind ja kein Wissenswegs-Podcast. Und das kommt ziemlich oft vor. Ja, das habe ich ja eben angebracht. Nee, der ist sehr zu empfehlen, wenn man mal so 4 Stunden Zeit hat für die Folge. Die gehen halt immer ewig. Da gibt's auch nur 9, 10 von bisher. Aber sehr, sehr unterhaltsam. Wirklich lustig. Ja, mal gucken, wenn ich nächste Woche Bus fahre, ja, nach München und keinen Bock auf Lesen habe, dann höre ich halt 4 Stunden. Ist echt gut. Also, ich finde großartig. Ist auch einfach lustig, so. Ja, glaube ich. Und die Themen sind halt, ja, so. Ja, kennt man Super halt. Nintendo, Nintendo 64, Ninja Turtles. Gut, Call of Duty ist jetzt nicht ganz so retro und für dich ist vielleicht auch nicht so ein Thema. Ja. Zivildienst war mal. Ja, so Sachen halt. Hatte ich ja nicht Zivildienst, aber ich hatte genug Freunde, die Zivildienst gemacht haben und kann mir auch durchaus vorstellen, was da dran witzig ist. Ja. Jahresrückblick 1994 hat das letztes gemacht. 1994, da war ich noch in der Grundschule, glaube ich. Ja, die sind auch schon ein bisschen älter, weil, ja, aber die waren halt so 11, 12, 13, als der N64 kam und wir waren so 8, 9. Ja. Ja, aber trotzdem, ach, einfach so die Anekdote. Also ich weiß noch, ich glaube in der N64-Folge kommt es auch drin vor, wenn man halt am Wochenende damals einen Kumpel da gehabt hat und hat halt den ganzen Abend gezockt und irgendwann haben die Eltern gesagt, der geht mal schlafen, mal aber ausgemacht, der eine bleibt mal noch wach, bis man hört, dass die Eltern im Bett sind und dann zockt mal weiter. Ich zock mal weiter. Hat natürlich super funktioniert, weil noch nie jemand eingeschlafen ist, wenn er mal 1,5 Stunden im dunklen Raum wach bleiben musste und nichts machen musste, während der andere nebendran gepennt hat. Ja. Das ist immer brillant funktioniert. Ja, ja. Ja, gerne. Manchmal so, zweimal im Jahr vielleicht. Ja, aber so aber das sind einfach so Sachen, genau so habe ich es halt selber erlebt. Und ja, deswegen finde ich das einfach geil. N64, Mario Party Battles. Also da wird auch alles irgendwie benutzt, um seinen Skill zu verbessern. Also wo die Handfläche in Riesenblase von diesem Stick in der Mitte drehen und irgendwie mit einem Feuerzeug die Tasten hin und her geschoben. Also du musstest ja mal A, B wechseln. Ja. Mit einem Feuerzeug, damit das schneller ging. Also gab also N64 Abende mit Freunden, da kann ich auch Anekdoten erzählen. Ja, eben. Ja, es hatte wirklich alles, was man so ein bisschen auch selbst hatte, was du so erzählt genau. hast. Da. Deswegen gefällt er mir ausgesprochen gut, Klaus. Ja, sehr schön. Höre ich mir auf jeden Fall mal an. Ich komme nur die Woche irgendwie kam ich gar nicht zum Podcast. Ja, ich höre den halt auch immer so, ich höre die Folgen halt immer so stückweise, weil ich halt echt manchmal so. Das ist aber auch ganz gut, weil es so anekdotenmäßig ist, da kann man halt auch ganz gut mal pausieren und ist relativ schnell wieder drin. Ja, klar. Du musst nicht so, wenn du nicht gestern, also es ist nicht so technisch und also jetzt im Prinzip so ausgelegt, dass du halt eigentlich noch wissen musst, was du die Stunde vorher gehört hast, um wieder drin zu sein ja, am klar. nächsten Tag. Das ist halt sehr angenehm, kann man mal so. Ja, peu à peu, wie der Franzose sagen würde, trinken. Hören. Ja, auch trinken dabei, bestimmt. Auch trinken. Besser nur Schluck für Schluck. Ja. Sonst verschluckt man sich. Na. Ah. Ja, sehr schön. Ich habe auch noch eine Musikempfehlung. Mhm. Und zwar kam letzten Freitag. Letzten Freitag war der 9., oder? Ja. Letzten Freitag das neue Album des ehrenwerten Oliver Marc Schulz raus. Ja. Feelings aus der Asche. Ja, und ich bin hellauf begeistert, muss ich sagen. Du hast noch nicht gehört, oder? Doch, ich habe es zwar auf YouTube gehört und irgendwie ist schon ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Ja? Nicht so dein... Nicht so hängen geblieben, ne. Ein, zwei Songs, aber zum Großen und Ganzen ist irgendwie ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Ja? Ja. Vielleicht bist du aber einfach die Woche in einem Tief. Nee, eigentlich nicht. Ne? Nee, ich habe vor allen Dingen sehr, sehr viel Musik gehört die Woche und irgendwie... Und das nicht. Hat mich das nicht so gecatcht. Ne? Ja, ich fand's sehr gut. Oder find's sehr gut. Hörst du ziemlich viel. Ja, find halt ziemlich gut, dass Olli von seiner albernen, im Fernsehen so gepushten witzig Seite mal so ein bisschen weg ist und das Album ja halt doch recht ernst ist. War ja auch in seinen früheren Alben waren immer schon ganz gute Texte und ziemlich ernst. Das letzte war so ein bisschen witziger, muss man schon sagen. Ja, schon. Also da waren schon, das finde ich ja auch super geil, Chef Olli Schulz. Ja, das aber super. da waren halt zwei, drei so richtige Blödel-Songs dabei, aber sonst waren die Texte halt auch eher so lustig, aber nicht nur so aus Spaß an der Freude lustig, eher so bittersweet, sag ich. Bittersweet. Ja. Ja, das Neue ist halt schon knackig ernst, muss ich sagen. Ja, aber gerade auch so musikalisch, irgendwie hat mich das nicht so abgeholt. Ja, es ist halt ein bisschen was anderes. Es ist halt nicht nur Gitarre, sag ich mal, Gitarre und Schlagzeug. Ja. Ja. Ja. Aber irgendwie hat mich das nicht so gekickt. Ja, schade. Mich schon. Ja. Am besten macht sich da jeder selbst ein Bild. Ich find's halt echt gut. Also gerade, ja, also die ersten beiden Songs sind schon super. Der letzte, den finde ich saugut. Feelings aus der Asche. Auch sehr, sehr traurig. Ja, als Musik noch richtig groß war, ist natürlich ziemlich gut. Der ist halt saugut, ja. Sonst. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie die Songs heißen, weil ich jetzt echt noch nicht so oft gehört habe. Ja. Aber, ja. Und dich hat nicht so gekickt. Nee. Ja, ich finde es halt echt gut. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Musik ist halt Geschmackssache. Wie Whisky auch. So ist das. Sehr schön. Heute ein wenig schleppend, muss ich sagen. Ja. Max, was ist los mit dir? Weiß nicht. Bin gerade irgendwie ein bisschen müde so. Ja. Das ist mein Mittagsloch um Abend. Ich habe eben ein Schläfchen gemacht. Das war okay. Schön. Ja, ich nicht. Ja. Also du bist wahrscheinlich auch nicht um 5 vor 6 aufgestanden. Nee. Ja. Du bist dann wahrscheinlich gestern noch nicht um 2, nee, ich war um 1 im Bett, ins Bett gegangen. Nee, aber um 11. Naja. Ja, siehst du? Ich kann verraten, dass ich nicht um 8 Uhr aufgestanden bin, Leute. Also hast du auf jeden Fall weniger geschlafen. Ja, siehst du? Ja, dann. Sollen wir es für heute einfach belassen? Das hat jetzt eh keinen Wert mehr. Ja, mit dir eh nicht. Mit mir eh nicht. Ich überlege kurz noch. Hast du kein Thema mehr? Nee, so richtig nicht. Meine Wochen sind auch nicht so spannend. Okay. Ja, wir wollen ja jetzt auch nichts erzwingen. Wir wollen jetzt auch nichts erzwingen. Ah, der Whisky-Teil war heute überragend. Der Whisky-Teil war absolut überragend. Also noch überragender als sonst eh schon. Nee, der war echt gut. Ja. Müssen wir uns mal selber nochmal loben. Fand ich echt gut, den Whisky-Teil. Ja. So kann ich nur darauf hinweisen, klickt uns in den üblichen Formen einfach mal an. Bewertet uns vielleicht mal im neuen coolen iTunes-Podcast Ding. Vielleicht auch mal einen Flatter-Klick oder eine Whisky-Spende. Wir freuen uns auf jeden Fall immer. Wobei ich ja schon sagte, wir haben ja eigentlich die letzten Folgen immer sehr viel durch Spenden uns probiert. Das stimmt. Dafür nochmal großen Dank auch heute an Petra und Hannes für den Whisky. Und ja. Nächste Woche geht's weiter. Vielleicht mit ein paar neuen Hörern. Und mit tollen Themen und Wahnsinns-Whiskys. Und nächste Woche geht's übrigens nicht weiter, weil ich bin eine Woche im Urlaub. Und ich bin auf dem Seminar. Ja. Also geht's erst Ende Januar weiter. Das ist korrekt. Ja. Von daher dann bis in... Bis dahin haben wir dann noch so viel erlebt. Ich kann aus München erzählen. Wahnsinn. Ich kann vom Seminar... Nee, eigentlich nicht. Ich fülle dann die nächste Folge. Du füllst die nächste Folge. Okay. Na dann. Gibt auf jeden Fall... Gibt wahrscheinlich viel über Bier. Bier? Ja. Ich habe Bierurlaub geplant. Ja, schön. Ja, in diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge und danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Tschüss.